1992. Der führende deutsche Privatsender RTL wirft eine Soap auf den Markt. Gute Zeiten, schlechte Zeiten heißt das neue Format, mit dem der Sender seit dem 11. Mai montags bis freitags vor allem junges Publikum vor die Mattscheibe lockt. Zur besten Sendezeit, versteht sich. Herzschmerz, Beziehungsdramen und Intrigen, das liebt das Publikum. Sogar Niedersachsens Ministerpräsident Gerhard Schröder spielt in einer Folge mit. Allerdings erst in der 1500. ein paar Jahre später. Ausländerfeindliche Krawalle erschüttern die Republik. Im August zünden Jugendliche in Rostock einen Wohnblock an, in dem vor allem Vietnamesen leben. 3 Monate später sterben in Mölln 3 Türkinnen bei einem Brandanschlag. Die Täter sind 19 und 25 Jahre alt. Während des Prozesses werden ihre ausländerfeindlichen Motive deutlich spürbar. Sie behaupten, die Ausländer würden den Deutschen die Buden und die Arbeit wegnehmen und seien Menschen dritter Klasse. Außerdem: Die ersten handlichen Handys kommen auf den Markt. Deutsche Telekom und Mannesmann Mobil gehen zeitgleich mit 2 voll digitalen Netzen in Betrieb. D1 und D2. Das Special 60 Jahre Bundesrepublik Deutschland finden Sie auch im Internet unter wissen.de/brd.